Hallo, Dumbledore, altes Haus. Na, was machen Frau und Kinder? Ich hab keine Frau. Kannst du mir sagen, wie spät das ist? 4 Uhr. Vielen Dank. Wiedersehen. Wer war das? Sein Charakter hat keine nennenswerte Story. Niemand interessiert sich für ihn, but don't worry, be happy. Er sorgt für ein lebendiges Hintergrundbild, weil der Szene sonst die Glaubwürdigkeit fehlt. Er geht einmal im Hintergrund vorbei und dann sagt er einen Satz und danach hat er frei. Sein Name ist voll unwichtig, ich weiß nicht, wer das ist. Ist ja auch egal, er stirbt sowieso, er ist nur ein Statist. Unwichtige Nebenrolle. Nur ein Statist. Unwichtige Nebenrolle. Unwichtige Nebenrolle. Nur ein Statist. Unwichtige Nebenrolle. Sorte gibt es ne Menge. Sie füllen die Straßen, die Räume, die Gänge. Ohne ihn sieht die Szene langweilig aus. Er geht in ein Haus rein und kommt wieder raus. So relativ macht nun erst so er nicht brechen. Ey, what the fuck, ich glaub, ich muss brechen. Er ist wichtig und unwichtig zugleich. Er ist nicht der Mittelpunkt, er ist nur ein Teilchen im Gesamtgefüge des Films und des Lebens. Den Sinn dahinter sucht man vergebens. Du glaubst, dass du was Besseres bist. Jeder Mensch auf der Erde ist nur ein Statist. Unwichtige Nebenrolle. Nur ein Statist. Unwichtige Nebenrolle. Unwichtige Nebenrolle. Nur ein Statist. Unwichtige Nebenrolle. Ihr habt Angst, ihr zerstört die Natur. Ha, ihr zerstört nur euch selber. Die Natur wird überleben, denn ihr seid nur eine Nebenrolle. Habt ihr gemerkt, dass ich jetzt so ein bisschen politisch, weltkulturmäßig mich so engagiere? Ich hasse dich, Fresh D. Sing wieder was über meine Mutter. Okay.